Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 608 an Schiller. Mir wird, ich gestehe es gern, jeder Zeitverlust immer bedenklicher, und ich gehe mit wunderlichen Projekten um, wenigstens noch einige Monate dieses Jahres für die Poesie zu retten, woraus denn aber wohl schwerlich was werden könnte. Verhältnisse nach außen machen unsere Existenz und rauben sie zugleich, und doch muss man sehen, wie man so durchkommt, denn sich, wie Wieland getan hat, gänzlich zu isolieren, ist auch nicht ratsam. Ich wünsche, dass Sie an Ihrer Arbeit möglichst fortfahren, die erste Zeit, da uns selbst die Idee noch neu ist, geht immer alles frischer und besser. Ob ich vor Ende dieses Monats kommen kann, weiß ich nicht zu sagen. Der Prinz ist zu mir ins Haus gezogen, und außerhalb sieht es auch ziemlich unruhig aus, da wir hier auf alles eher als auf den Empfang eines Königs eingerichtet sind. Um nicht ganz müßig zu sein, habe ich meine dunkle Kammer aufgeräumt und will einige Versuche machen und andere wiederholen und besonders sehen, ob ich der sogenannten Inflexion etwas abgewinnen kann. Eine artige Entdeckung habe ich gestern in Gesellschaft mit Meyern gemacht. Sie wissen vielleicht, dass man erzählet, dass gewisse Blumen im Sommer bei Abendzeit gleichsam blitzen oder augenblicklich Licht ausströmen. Dieses Phänomen hatte ich noch niemals gesehen. Gestern Abend bemerkten wir es sehr deutlich an dem orientalischen Mohn, der vor allen anderen Blumen eine gelbrote Farbe hat. Bei genauer Untersuchung zeigte sich aber, dass es ein physiologisches Phänomen ist und der scheinbare Blitz das Bild der Blume mit der geforderten, sehr hellgrünen Farbe ist. Keine Blume, die man gerad ansieht, bringt diese Erscheinung hervor. Wenn man aber aus dem Augenwinkel hinschielt, so entsteht diese momentane Doppelerscheinung. Es muß dämmerig sein, so daß das Auge völlig ausgeruht und empfänglich ist, doch nicht mehr, als daß die rote Farbe ihre völlige Energie behält. Ich glaube, man wird den Versuch mit farbigem Papier recht gut nachmachen können. Ich will die Bedingungen genau merken. Übrigens ist das Phänomen wirklich sehr täuschend. Ich lege den Sammler bei und wünsche, dass der Spaß, in dem er nun beisammen ist, Sie wieder unterhalten möge. Gedenken Sie dabei der guten Stunden, in denen wir ihn erfanden. Es ist wahr, dass Fos Miene macht, wegzugehen. Ich berufe mich aber auf den Kontrakt, der noch 2 Jahre dauert. Leben Sie wohl und nutzen die 14 Tage, bis wir uns wiedersehen, so gut als möglich. Ich will zufrieden sein, wenn ich nur etwas davon bringe. Indessen habe ich angefangen, Pyrmonter zu trinken. Grüßen Sie Ihre liebe Frau und empfehlen ihr meine Julie. Weimar am 19. Juni 1799. Okay.